Ich habe gestern von der Grundbedingung des Lebens gesprochen, von der Kraft. Aber ich hoffe, das alles nicht zu düster dargestellt zu haben. Denn auch wenn das Leben untrennbar mit Leid verbunden ist, so verehre und bewundere ich doch nichts mehr als das Leben. Denn hier zeigt die Allkraft ihren persönlichsten Ausdruck. Sie bildete immer höhere Formen heraus und konnte sich zur dritten Stufe erheben, zu dem Bewusstsein. Das Bewusstsein hat sich entwickelt, obwohl die Allkraft unbewusst ist? Ja, die Allkraft ist unbewusst, aber das Prinzip des Bewusstseins ist in ihr angelegt. Die Nervenzellen der Meeresschnecke haben die gleiche Funktionsweise wie die Nervenzellen des Gehirns, elektrische Potenziale und biochemische Impulse. Im Gehirn haben sich die Zellen zu einem räumlichen und zeitlichen Geflecht organisiert, zu einer sich selbst formenden Formung, einer vernetzten Struktur. Diese Struktur hat sich in unbewusster Fortentwicklung immer weiter aufgeworfen, wie ein tanzendes Band. Bei einigen Tieren sieht man die Ansätze eines Bewusstseins, und plötzlich, entstanden durch Zufälle und Notwendigkeiten, ging die Allkraft über die Grenzen ihrer eigenen Unbewusstheit hinaus, wie eine Schlaufe in einem Band. Das ist der Mensch. Aber dann wäre der Mensch ja das Bewusstsein der Allkraft. Ja, der Mensch ist das Bewusstsein der Allkraft, ein allgemeines Bewusstsein. Und gleichzeitig ist er sein eigenes menschliches Bewusstsein, eine bestimmte Formung und Umsetzung des Allgemeinen. Einerseits hat er die Möglichkeiten, Dinge in Beziehung zu setzen, andererseits sind seine Möglichkeiten eingeschränkt. Der Mensch hat seine individuelle Wahrnehmung und entwickelt individuelle Denkstrukturen und Kategorien. Einerseits ist Bewusstsein eine universelle Möglichkeit, andererseits muss sich das Prinzip des Bewusstseins erst umsetzen, um da zu sein. Es kann nicht im luftleeren Raum schweben. Ja, sondern muss sich verdinglichen. Das Bewusstsein muss einen Ort haben, wo es einen Austausch gibt, einen Ort, wo die Kräfte und Wirkungen des Weltalls auf sich selbst zurückblicken. Und hier beginnt das Problem. Dieser Ort blickt von außen auf die Dinge. Er ist von ihnen getrennt. Und muss sich erst entwickeln, muss die Verwirrung des Daseins überwinden, die Verständnislosigkeit und Komplexität der Dinge. Er muss sich neu gründen, wachsen, entfalten, muss Kategorien und Denkstrukturen bilden, um sich ein Verständnis zu schaffen, und müsste dann, um zu einem allgemeinen Bewusstsein zu gelangen, diese Kategorien und Denkstrukturen wieder überwinden. Darüber hinaus muss dieser Ort sich selbst erhalten, indem er Kraft aufwendet. Dafür ist ihm instinktiv ein Kraftdrang eingeschrieben, der ihn von einer wahren Bewusstwerdung ablenkt. Ist das Bewusstsein der Wille des Weltalls? Das Weltall hat in diesem Sinne keinen Willen. In ihm liegt nur die Möglichkeit, dass Leben entsteht und dass sich ein Bewusstsein entwickelt. Aber ob sich diese Möglichkeiten erfüllen, darüber kann es nicht verfügen. Es kann nicht anders geschehen als zufällig, denn die Allkraft selbst ist unbewusst. Allerdings nur so lange, bis sich irgendwo im Universum ein Bewusstsein entwickelt hat. Plötzlich hat die Allkraft das Vermögen, sich selbst zu erkennen. Wenn man die Allkraft als Gott bezeichnen wollte, dann könnte man sagen, Gott hat ein Bewusstsein. Zum Beispiel in uns Menschen. Aber dann wären die Menschen ja göttlich. Ja, natürlich. So wie alles andere auch. Es gibt die eine Kraft, in der alles seinen Ursprung hat. Lehren das nicht auch die Religionen? Eine Gänsehaut läuft mir über den Rücken. Mein Kopf kreist. Ich versuche etwas dagegen zu sagen. Das klingt alles sehr idealistisch. Ich könnte versuchen, es materialistisch zu sagen. Die Moleküle haben sich im Gehirn des Menschen so angeordnet, dass ein Bewusstsein entstanden ist. Den Molekülen muss also die Möglichkeit innewohnen, ein Bewusstsein entstehen zu lassen. Die Moleküle aber, und damit auch jene Möglichkeit des Bewusstseins, entspringen der Kraft, durch die das Universum entstanden ist. Tekas nimmt einen Schluck aus seiner Tasse und wirft noch zwei Äste ins Feuer. Wir schauen schweigend in das Licht dieser Nacht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich brauche eine Weile, bis diese Erklärungen bei mir angekommen sind, bis ich ihre Konsequenzen zu verstehen beginne. Dann werde ich ganz ruhig. Ich habe ein Bewusstsein, überlege ich. Und damit hat auch die Kraft des Universums ein Bewusstsein. Kann das wirklich sein? Ich versuche, mein wissenschaftliches Weltbild abzurufen. Hieß es nicht, dass ich das menschliche Bewusstsein zufällig entwickelt habe? Aber sagte Tekas denn etwas anderes? Auch nach seinen Worten entsteht das Bewusstsein zufällig. Wie sollte es sich auch anders bilden, da die Kraft des Universums doch selbst kein Bewusstsein hat? Wenn das Bewusstsein sich nun aber gebildet hat, muss es dann nicht auf dem Vermögen dieser Kraft beruhen? Kann es überhaupt etwas geben, was nicht Bestandteil der universalen Gesetze ist? Wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, heißt das dann nicht zwangsläufig, dass das Bewusstsein ein Prinzip dieser Gesetze ist? Plötzlich erscheint es mir, als würde Tekas eine wissenschaftliche Position vertreten. Ich blicke zu ihm herüber. Er hat seine Augen stumm in die Flammen gerichtet. Kann man sagen, dass das Bewusstsein etwas Gutes ist? Es ist die höchste Stufe, ein Spiegel der universellen Kraft, aber ein Spiegel, der seine eigenen Gesetze hat, seinen eigenen Willen. Es ist nicht zu sagen, ob das Bewusstsein etwas Gutes ist. Gut und schlecht sind ja Kategorien, die erst mit dem Bewusstsein in die Welt getreten sind. Und so kann das Bewusstsein eben auch für etwas Schlechtes eingesetzt werden. Es gibt vieles, das ich in den alten Religionen bewundere, so auch das Gleichnis von Adam und Eva. Die Paradiesgeschichte? Ja, hierin liegt eine große Wahrheit. Adam und Eva aßen von der Frucht der Erkenntnis. Was bedeutet das? Dass sie ein Bewusstsein erhalten haben. Und mit dem Bewusstsein veränderte sich alles. Ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle, ihr Ort, ihr Leben. Plötzlich empfanden sie Scham und Schuld. Plötzlich erkannten sie das Leid, den Schmerz, die Traurigkeit. Plötzlich waren sie ausgestoßen und allein. Mit dem Bewusstsein wird der Mensch aus der Welt herausgerissen. Er blickt von außen auf die Dinge und empfindet keine Einheit mehr. Er sieht das Paradies nicht, in dem er sich eigentlich befindet. Und Adam und Eva lernten die Gewalt kennen, das Verbrechen. Ihr Sohn Kain erschlug ihren Sohn Abel. Dafür musste Kain bestraft werden. Mit dem Bewusstsein trägt der Mensch plötzlich die Verantwortung für seine Taten. Er hat eine Erinnerung, kann urteilen und schuldig werden. Das Bewusstsein schafft die unterschiedlichsten Komplikationen. Aber war es nicht der Kraftdrang, der alles Leid verursacht? Ja, doch das Bewusstsein löst dieses Problem nicht, sondern erweitert es. Einerseits erkennt der Mensch nun dieses Leid, die Probleme und Schmerzen, die das Leben in seiner Krafterhaltung verursacht. Und andererseits kann der Mensch zum Zwecke der Krafterhaltung und Kraftentfaltung eben das Bewusstsein einsetzen. Er kann es missbrauchen. Er kann betrügen, manipulieren, Menschen gegeneinander ausspielen, kann stehlen, morden, lügen, kann seine Meinung durchsetzen, seinen Willen aufdrängen, seine Pläne und Ziele verfolgen. Die Kraft und das Bewusstsein sind eng miteinander verquickt. Denn das Bewusstsein selbst existiert ja nur, weil es das Leben und seine Krafterhaltung gibt. Ja, es verbraucht als Gehirnleistung selbst Kraft. Es muss aber das Streben der Kraft erkennen, nur so kann es sie in die Schranken weisen. Wenn es die Kraft nicht in die Schranken weist, so entsteht Leid. Im schlimmsten Fall kann sich ein unstillbarer Machthunger entwickeln. Die Kraft spiegelt sich gewissermaßen über das Bewusstsein und vergrößert sich. Ein Tier kennt keine uferlose Machtgier, weil es über kein Bewusstsein verfügt. Aber welche Möglichkeiten hat das Bewusstsein gegen das Streben der Kraft? Nun, das Bewusstsein ist ein erkennendes Vermögen und es muss eben auch diesen Zusammenhang erkennen. Der Mensch muss Herr über sein eigenes Kraftstreben werden, sonst folgt daraus nur Unglück. Doch gibt es immer noch das Kraftstreben des anderen. Damit wird jeder Mensch hundertfältig konfrontiert. Er geht diesen Kräften aus dem Weg oder wehrt sich, bindet sich an andere Kräfte, versucht, eigene Machtbereiche abzustecken und sich seinerseits durchzusetzen. Daraus entstünde ein instabiles Gefüge des gegenseitigen Kräfteringens, wenn der Mensch nicht eine Lösung gefunden hätte. Er übergibt sich einer größeren Kraft, die das Ganze reguliert. Das ist heute der Staat. Der Staat bindet und organisiert die Einzelkräfte. Um nun sicherzugehen, dass diese größere Kraft nicht ihrerseits einen ungebremsten Machtwillen entwickelt, haben die Demokratien die Dreiteilung der Gewalten eingeführt. Die gesetzgebende, die rechtsprechende und die ausübende Gewalt sind voneinander getrennt, um das Streben der Kräfte zu drosseln. Dennoch zeigt sich bei den Staaten bisweilen derselbe Kraftwille, der im Kleinsten wirksam ist. Gibt es Situationen, in denen es richtig ist, Kraft auszuüben? Ja, dort, wo ein anderer seine Kraft nicht zügelt. Denn obwohl jeder Mensch ein Bewusstsein hat, kann man doch bei niemandem voraussetzen, dass er das Problem der eigenen Kraftentfaltung erkennt. Deshalb ist es nicht möglich, auf Gesetze zu verzichten. Niemand darf das Opfer einer fremden Kraftentfaltung werden. Daraus leiten sich die Menschenrechte ab und das Recht auf Notwehr.